David nimmt die Angel und hängt einen Wurm an den Haken. In dem Moment rennen Sophia, Elias, Ben, Lilly und Mila aus dem Haus. Los, wer zuerst am See ist! Ich gewinne! Nein, ich! Mach Platz, David! Hier kommen wir! Ja, rein ins Wasser! Ist das toll! Ich trau mich nicht! Komm, spring in meine Arme! Lilly läuft auf den Bootssteg. Sie rennt an David vorbei. Hey, spinnst du? Siehst du nicht, was ich hier mache? Ich angle und brauche Ruhe, sonst kommen die Fische nicht. Du kannst doch nicht hier angeln. Der Bootssteg ist für alle da und wir wollen schwimmen. Genau, wir sind 5 Leute und wir wollen alle schwimmen. Du bist nur einer, 5-1, du hast verloren. Aber David will nicht weggehen. Da werden alle sauer. Sie spritzen ihn mit Wasser nass. Zuletzt gießt ihm Ben sogar einen Eimer Wasser über den Kopf. David ist sehr, sehr sauer. Und er ist nass wie ein Hund im Regen. Wütend steht er auf, nimmt seine Angel und geht ins Ferienhaus zurück. Nur seine Mutter ist zu Hause. David, was hast du? Warum bist du nicht draußen am See? Lass mich in Ruhe!